wollten uns doch beide wiederfinden, dachten alle Lügen seien vorbei, wollten wieder Zweisamkeit begründen, doch dazu gehören zwei. Ich hab uns doch eine Chance gegeben, doch für sie war alles nur ein Spiel. Skrupellos zerstört sie unser Leben, was zu viel ist, ist zu viel. Was kann ein Mann ertragen, bis er unter der Last zusammenbricht, die auf ihn drückt, so hart und schwer? Wie lang lässt er sich schlagen und demütigen, bis er vor sich selber zugibt, er erträgt es nicht mehr? Lassen die Familien nicht zerbrechen, das hab ich mir lange Zeit geschworen. Alle Menschen haben ihre Schwächen, doch sie hat jedes Mal verloren. Ich hab so versucht, an sie zu glauben, aber jedes Wort war Lug und Trug. Wie kann sie mir alle Hoffnung rauben? Ich hab von all dem genug. Sie schert sich nicht mehr im Mindesten darum, was uns einmal im Leben wichtig war. Wie eine Süchtige, die ihre Droge will, ist sie für Vernunft nicht ansprechbar. Und ich kann nichts mehr tun und stehe erniedrigt da. Was kann ein Mann ertragen, bis er unter der Last zusammenbricht, die auf ihn drückt, so hart und schwer? Wie lang lässt er sich schlagen und demütigen, bis er vor sich selber zugibt, er erträgt es nicht? Eins nur begreife ich nicht, wie kann sie mir in die Augen sehen, mit liebevollem Gesicht? Doch sie soll mich nie mehr hintergehen. Sie soll so leiden wie ich und noch mehr. Sie war schlimmer und grausamer leiden als je ein Mensch zuvor. Was kann ein Mann ertragen, bis er unter der Last zusammenbricht, die auf ihn drückt, so hart und schwer? Bis er zu der Einsicht kommt, es kann nicht weitergehen wie bisher. Bis er fassungslos erkennt, sein ganzes Leben ist absurd und leer. Irgendwann ist seine Kraft zu Ende, wehrt er sich auch noch so sehr. Und was ich so lange ertragen